Dialog 22. Ein Ausflug nach Windsor Castle. Dialog 22. A trip to Windsor Castle. Wie schön die Landschaft ist, nicht wahr? The countryside is lovely, isn't it? Ist dies der richtige Weg? Is this the right way? Wir sollten den Polizisten fragen. We should ask the policeman. Nach Windsor Castle, bitte. Excuse me, officer, to Windsor Castle. Sie hätten an der Kreuzung abbiegen müssen. You should have turned off at the crossroads. Fahren Sie geradeaus. Keep straight on. Und biegen Sie beim Kreisverkehr links ein. And turn left at the roundabout. Vielen Dank. Thank you very much. Gibt es hier in der Nähe eine Tankstelle? Is there a petrol station near here? Ja, rechts. Yes, on the right. Bitte voll tanken. Fill her up, please. Bleifrei. Super verbleit. Unleaded. 4-star. Diesel. Und überprüfen Sie bitte den Ölstand. Diesel. And check the oil, please. Nützliche Fragen und Ausdrücke. Der Motor funktioniert nicht richtig. The engine doesn't work properly. Die Bremsen funktionieren nicht richtig. The brakes don't work properly. Könnten Sie mich abschleppen? Could you give me a tow? Könnten Sie die Reifen wechseln? Could you change the tires? Könnten Sie die Polizei rufen? Could you call the police?